Only for your information. Der Podcast, der dich informiert. Heute mit Roman Greifenhofer als Gast. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Roman, grüß dich. Hallo Pascal, alles gut? Alles super. Du hörst dich heute viel, viel besser an irgendwie. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber schon auf dem Wege der Genesung. Ja. Ja, super. Freut mich, dass es dir besser geht. Und wir hatten ja auf unseren letzten Podcast, was haben wir in der Reaktion bekommen? Das fand ich ja toll. Da haben wir ja mal ein bisschen abgerantet über so ein paar Stottertherapien, ein paar schöne Resonanzen bekommen da drauf. Das ermutigt doch, weiterzumachen, oder? Ja, natürlich. Ich würde auch, wir machen das auch so, dass wir das jetzt regelmäßig machen und dass ich auch mal ehemals Stotternde, die ich in meinen Seminaren habe, mit einbaue. Für die ist es ein tolles Training. Genau. Und vom Stotterer für den Stotterer, das ist gut. Das ist perfekt, weil man glaubt ja eher den Stotterern als dem Therapeuten zu sagen, ob das hilft. Und Stottern ist halt, ja, heutige Sendungsname, Stottern ist heilbar, Fragezeichen. Das ist immer so eine Sache und die meisten wissen ja gar nicht, wer alles so ein Stotterer ist heutzutage, ne? Oder auch sogar oder einfach war. Und das ist ja unglaublich. Also wenn man da mal sich Gedanken macht, das sind Leute, die sieht man jeden Tag, wenn man jeden Tag Fernsehen gucken würde, dann sieht man Menschen und denkt man, um Gottes Willen, hier so ein knallharter Mensch, so ein knallharter Bursche, der jedem sofort beim Augenzucken hier kaputt schlagen würde, so ein Bruce Willis-Typ, ne? Ja, zum Beispiel. Man würde nie glauben, dass das ein Stotterer war, oder? Ja, das ist aber, du siehst es halt, das ist halt der Klassiker, wenn die dann auf der Bühne stehen oder wenn die vor der Kamera stehen, ist das Stottern weg, weil sie womit beschäftigt sind? Nicht mit ihrem Stottern. Richtig, das ist ja faszinierend. Also die Logopäden, gut, es gibt ja ein paar Logopäden, die sagen wieder, ja natürlich stottern die ja nicht mehr, weil dann beschäftigen die sich ja nicht mehr, aber das hilft ja nicht, ne? Ja, wie mache ich das, mich jetzt direkt nicht zu beschäftigen? Das ist genauso, Pascal, denk jetzt bitte an alles, aber auf keinen Fall an den Eifelturm. Niemals, bitte nie. Jetzt ich habe genau vor das Augen. Ich sehe es sogar gerade beleuchtet. Das ist, ja, sonst hätte ich gesagt, bitte nicht an der Spitze stehen, an den Ding in Paris denken. Also, das ist also, und das lernt man halt bei mir, wie man das macht, da nicht dran zu denken. Baut dann so Sicherheit auf, verliert die Angst. Je weniger Angst du hast, desto weniger denkst du drüber nach und je weniger du drüber nachdenkst auf dem Weg zur Heilung, ist das genau das, was dann passiert. Genau, also nicht drüber nachdenken, ja, dass man hier stottert, einfach auf das Wesentliche konzentrieren und das ist gut bei so Extremen wie jetzt so Schauspielern oder auch Sänger, die haben es ja genauso, ne? Die haben ja auch auf einmal, stehen auf der Bühne und können fehlerfrei singen, nicht nur die Tonleiter, sie können ja auch ohne Stottern singen, das wäre ja auch, ne, nicht so schön. Ja, das ist doch der alte Witz, ne? Lass den Stotterer singen, dann stottert er nicht. Warum ist das so? Ja, er denkt nicht dran. Das durfte ich ja damals bei den Logopäden ja auch damals mal versuchen, echt? Meine Sätze zu singen, ne? Oh Gott, war das peinlich. Es gibt also das Heftigste, was ich erlebt habe. Ich hatte einen Jungen da, der hatte ein rotes Tuch in der Tasche und er sollte also die Aufforderung oder hatte trainiert, dieses rote Tuch in die Luft zu werfen und während des Einfangens dieses Tuches sollte er dann gleichzeitig sprechen, ne? Ich stelle mir das lustig vor, ist aber nicht wirklich witzig, wenn der zum Bäcker geht und da ein rotes Tuch hochwirft und drei Brötchen bestellt. Ja, also solche Sachen. Aber so im Großen und Ganzen sind das hier alles so, ist aber nicht so direkt ausgeprägt, aber das sind ja auch Teile von deinem Therapieansatz, ne? Also einfach nicht mit dem Stottern beschäftigen. Ja, nicht nur von meinem. Ich bitte dich, wenn du beim Fluency Shaping, worauf konzentrierst du dich denn bitte? Auf ein peinliches Sprechen. Dass du den Buchstaben langziehst. Und in dem Moment, das ist eine ganz einfache Krux, aber die Frage kann sich auch jeder Stotterer, der zuhört, selber mal stellen. In welchen Situationen sprichst du denn fehlerfrei? Wenn du nicht dran denkst, genau. Wenn du mit Tieren sprichst, wenn du spontan sprichst, wenn du ein Bierchen getrunken hast, du bist einfach immer die Situation, in denen du nicht dran denkst. Und es ist einfach so, dass du im Laufe deiner Stotterkarriere dir Situationen konditioniert aufgebaut hast, in denen du einfach, ja, wie gesagt, hatten wir letzte Mal schon, du fasst die Klinke vom Bäcker an und dann hast du schon im Kopf, wie du das letzte Mal gestottert hast. Aus diesem Zirkulosus vitiosus rauszukommen, das ist ja nun mal nicht einfach. Ne? Dazu muss man erstmal in der Lage sein, fehlerfrei, symptomfrei und vor allen Dingen selbstverantwortlich nachvollziehbar tätig sein. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber. Ja, aber dann hat das ist schon nachvollziehbar. Ja, und wenn man halt nicht in so eine, ich sag mal, so eine Komfortstellung so irgendwie so reingezogen wird, indem man sagt, komm, ich habe nur Freunde um mich herum oder ich habe eine Atmosphäre, wo ich nicht dran denke. Blödsinn. Ne? Ich bitte dich. Das machte. Hat dir das ausgereicht, dass du gesagt hast, hey, ich bin aber trotzdem gut? Nein. Ja. Ich habe selbst mit meiner Frau gestottert. Ja, siehst du, und wie kann man dann bitte sein Stottern jemals akzeptieren? Weißt du, auch dein Partner. Ich bin nicht böse, aber ich halte einfach auch mal den Spiegel vor. Ich habe das oft im Seminar, dass ich dann dort Vater und Kind sitzen habe oder Mutter und Kind sitzen habe. Und das Kind stört es ungemein, wenn die Mutter ihm das Wort aus dem Mund nimmt. Und dann sage ich auch mal zu dem Kind, hey, wie sieht das denn aus? Kannst du dir mal vorstellen, dich in die Lage deiner Mama zu versetzen? Habt ihr mal drüber geredet, wie du damit umgehst? Also diese Konversation oder dieses Verständnis dafür, was mag ich, wie gehe ich damit um, wie mache ich das nicht? Die ist überhaupt nicht vorhanden. Wenn ich auf dem Dorf in der Eifel und die mich fragen, was machst du denn? Und ich sage, ja, ich arbeite mit Stotterern. Ja, kenne ich auch rein. Den, wenn ich den angucke, kann er gar nichts mehr sagen. Alle diese Märchen existieren oder resultieren aus mangelnder Konversation, was natürlich das Thema mit sich bringt. Aber in erster Linie, dass man einfach nicht offen darüber spricht. Denn wenn das stotternde Kind gefragt wird, ob alles in Ordnung war, sagt es natürlich ja, weil es nicht diskutieren kann und will. Richtig. Ne? Richtig. Ja, da beißt sich die Maus in den Schwanz. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, aber. Ja, ähnlich. Das war auch ähnlich. Also ich habe es auch damals hingenommen, dass andere Leute mir meine Sätze natürlich beendet hatten und für einen Stotterer ärgert das enorm. Ne, also mich hat es persönlich, also ich kann nicht für jeden sprechen, aber für mich hat es enorm gestört. Aber dann haben jetzt, wo ich nicht mehr stottere, bin ich auch in der Situation, mit Stotterern zu reden. Ist man ja immer. Und dann denke ich für mich auch, manchmal, du würdest jetzt gerne einen Satz für den beenden, aber weil ich es erkenne, mach es mal lieber nicht. Ne, ich mach's mal nicht, ich kenne das ja selber. Mich hat es gestört. Pascal, ich mache es, aber es ist auch mein Job und einfach, weißt du, was ich immer wieder sehe und auch diese ganzen, nochmals, ich habe nichts gegen die Selbsthilfe, ich habe auch nichts gegen Logopäden und nichts gegen die Schulmedizin, aber man sollte doch einfach auch mal die Augen aufhalten für andere Sachen, man muss doch mal aus seinem Schneckenhaus raus. Wie viele Beispiele soll ich denn noch hier hinlegen? Wie viele Teilnehmer soll ich noch zeigen, denen es so gut geht? Wie viel Lebensqualität die dazu gewonnen haben, endlich frei reden zu können. Was ich natürlich auch definitiv sehe, ist, dass viele damit zufrieden sind, 90% ihrer Symptomatik in den Griff zu kriegen und schleppen die letzten 10 mit, um zu sagen, stört mich eh nicht mehr. Ne? Ja, natürlich, ja. Natürlich stört es die. Natürlich stimmt. Also, ja, die kommen dann, ich merke das ja auch. Ich habe jetzt eine Lehrerin da gehabt, die war vor 20 Jahren bei mir im Seminar. Jetzt hat ihr Sohn gestottert, ist mit dem zu mir gekommen und dann hat sie selber auch nochmal mitgemacht, weil man ja immer so, das ist ja das, was ich sage, dass man im ersten Seminar überrollt einen das. Boah, ich kann jetzt sprechen, Hilfe. Ne? Das kennst du aus eigener Erfahrung. Ja, genau, richtig. Ne? Und dann kommst du nach Hause, dann musst du das in den Alltag, musst du dich erstmal jetzt fehlerfrei sprechen integrieren. Das heißt, du musst nicht mehr weglaufen. Ja, aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung. Du musst erstmal in deinen Freundes- und Bekanntenkreis erstmal wieder reinkommen, weil du warst immer der stille Ruhige, der zu nichts was gesagt hat. Und jetzt musst du natürlich auch erstmal reinkommen. So, ich habe auch was zu sagen. Das ist natürlich auch schwierig, weil die kennen dich ja so nicht. Ne? Das heißt, in so Gesprächen, wenn man mit 5 Leuten so zusammensteht, alle reden und stotterer, nickt immer und sagt mal ein Ja oder ein Nein dazu und hat sich das. Ne? Und jetzt, wo du reden kannst, oder damals war, das weiß ich auch noch, das war verdammt schwierig, im Freundeskreis reinzukommen, weil es fragt ja keiner so, was meinst du denn dazu? Du kannst ja jetzt reden. Ne? Du wirst jetzt als normal wieder wahrgenommen und du musst versuchen, jetzt reinzukommen. Und die mussten sich auch damals gewöhnen, dass ich jetzt auch auf einmal mit diskutieren kann. Das war auch nicht so leicht, ehrlich gesagt. Du, ich bereite auch immer in den Seminaren darauf vor, weil ich das aus der Erfahrung heraus weiß, wenn ein Schwerstotterer bei mir war und dann nach Hause kommt, natürlich gucken alle, wenn der denn dann redet, ne? Ja, natürlich. Wenn der denn dann reden kann, recht an, ne? Das ist natürlich ein riesen Druck natürlich jetzt, ne? Ja, aber worauf ich dann immer hinweise, ist, dass er so gut wie gar nicht drauf angesprochen wird. Ne, die meisten kommen nach Hause und denken, boah, wenn ich jetzt sprechen kann, fallen mir alle in den Arm und sagen, boah, toll, super. Nein, die wirklichen wahren Freunde, die Familie wird sagen, boah, toll, klasse. Aber bei dem Gros der anderen kommt der gar nicht so rüber. Die sind unsicher, die wissen nicht, wie sie mit ihm umgehen sollen. Ich habe so ein Beispiel, ich hatte einen jungen Mann hier, gut aussehend, eigenes Haus, eine super Firma, mit seinem Vater zusammen fährt ein tolles Auto und wie auch immer. Der war sehr angesehen, hat einen guten Freundeskreis. Er war aber immer noch, in Anführungsstrichen, der Stotterer. Ja, jetzt kommt er nach Hause und dann ist er in der Hierarchie höher gerückt als die anderen. Und dann steht er da und da kommen viele nicht mit klar. Die laufen also rot an, wissen nicht, wie sie mit ihm umgehen sollen, wollen vielleicht auch nichts kaputt machen. Das ist also schon, da fehlt definitiv Kommunikation auch, noch als Stotterer, ne? Das geht das. Stichwort Kommunikation und das als Stotterer, das ist enorm wichtig, ja. Ja? Ja, ja. Das stimmt. Das ist wirklich wichtig. Also. Ich glaube, du hast gerade ein paar Déjà-vus immer so. Ne? Oh ja. Also so langsam. Gut, ist ja lange her, wo ich bei dir war, ne? Das ist ja, boah, ist ja 2003, 2 irgendwann war das. So langsam kommt wieder was in Erinnerung, was da so war, weil ehrlich, ich denke da gar nicht mal so groß dran, weil ich rede einfach das so nochmal. Das ist ja nett, ja, wenn du nicht mehr dran denkst. Das wenn du nicht mehr dran denkst und dazu deine Fehler nicht mehr machst, die du dir angewöhnt hast und die sind genau. Eklatant wichtig, lernt man, wie gesagt, auch für den Zuhörer, kommt 2 Tage, schaut euch ein Schnupperseminar an, ja. Und am zweiten Tag merkt ihr, ob es was für euch ist, ob es funktioniert oder nicht, ohne Wenn und ohne Aber. Das zu pflegen, daran zu arbeiten, da muss man halt, ja, Eigenverantwortung nehmen und ich schiebe die nicht ab, nee. Und sage, der Stotterer ist selbst schuld. Sondern mein Job ist es, dir das so gut wie möglich beizubringen. Ich bin für alle Teilnehmer da. Wir stehen mit vielen in Telefonkontakt. Rufe sie auch öfter an, dass sie sich erschrecken. Der Roma, ja, ich bin immer Stressfaktor Nummer 1, weil letztendlich und schließlich kannst du das Problem nur in den Griff bekommen, wenn du für dich selber weißt und erfahren hast, dass du wirklich jede Situation hinkriegst. Vor allen Dingen Stresssituationen. Ich kann dir eins sagen. Die Teilnehmer, mit denen ich im Fernsehen war, ich hätte am liebsten in jedem Seminar das Fernsehen dabei. Was bitte soll schlimmer sein, als mit mir in einer Fernsehsendung zu stehen? Stressiger geht's nicht. Fällt dir was ein? Stressiger geht's, glaube ich, nicht, nee. Ja gut, aber der Stress, in Anführungsstrichen, im Verhältnis zu dem Stotterstress, was ist denn mehr Stress? Das eine ist Eustress, das eine ist Düstress. Ne? Ja. Also das eine ist positiver, angenehmer Stress und das eine ist halt, der richtige Stress. Den keiner braucht, genau. Genau, nee, deswegen, das stimmt schon. Also was mir persönlich enorm geholfen hat, und ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder sowas, aber je mehr Selbstbewusstsein man für sich selber aufbaut, umso besser wird das. Ja, Pascal, ich lege natürlich auch sehr großen Wert daran. Wir fangen schon am zweiten Tag an, dass er lernt, in den Alltag umzusetzen. Und wenn jetzt ein Normalsprechender zuhört, der sagt, das ist ja banal, aber bitte ein Bitterlemm oder ein alkoholfreies Weizenbier zu bestellen, ist nicht banal, ne? Nee, richtig. Bei einer, du kennst das alles. Und einfach diese Basics, die ich den Teilnehmern beibringe, die 3 Punkte, auf die sie achten müssen, einfach umzusetzen und dann zu merken, ja, es funktioniert. Das ist toll. Und je mehr Selbstbewusstsein du bekommst, desto kleiner wird die Angst. Ich weiß doch auch, dass eine Situation bei Bäcker einzukaufen für den Stotterer lange nicht ausreichend ist. Das könnte ja Glück sein. Das hat er ja früher auch mal gehabt, ne? Ja. Und ich habe jetzt immer mindestens einen Tag oder einen ganzen Tag und einen halben Tag, wo ich wirklich mit den Teilnehmern rausfahre, in die Stadt fahre, in die Großstadt fahre, in ein riesen Einkaufszentrum und dann gehen wir von Geschäft zu Geschäft unter allerdings immer der Aufgabe dort sozial unauffällig fehlerfrei zu sprechen, also nicht irgendwie was anzuwenden, was lang zu ziehen, was sich teilweise noch schlimmer anhört als die vorherige Symptomatik, sondern einfach reinzugehen und zu sagen, hallo, können Sie mir mal sagen, ob es die Hose in meiner Größe gibt oder wo bitte ist die Abteilung für Hundezubehör, aber sinnvolle Sachen zu machen, sich auch nicht zu outen als Stotterer, das haben alle Teilnehmer, die schon so oft und gemacht, die bei mir waren, ist es überall einfach. Und wenn die dann merken, dass es funktioniert, dann muss ich teilweise einige schon bremsen, dann hat man sofort, ja. Du kennst das, das ist der Nachholbedarf, ne? Ja, klar. Du hast enorm Gesprächswert auch auf einmal. Gut, das legt sich wieder mit der Zeit, ne? Man wirft meine Frau mir vor, das Übliche, ne? Was die Männer so haben an sich. Aber das war am Anfang natürlich klar. Da war enormer Nachholbedarf auf jeden Fall. Sag mal, was hältst du denn von der Aktion bei unserem letzten Podcast an dem Tag? Das war ja Weltstotterertag. Und bei diesem Weltstotterertag, da, ich erinnere mich an einen Beitrag, den ich da gesehen habe. Da standen Leute in, ich glaube, das war Berlin, Alexanderplatz, mit so Schildern. Ja. Sprich mich an. Ich bin Stotterer. Also ich habe am Weltstotterertag, ich schaue wie du auch immer die Nachrichten, allerdings schaue ich auf RTL, war ich entsetzt, dass halt die neuen Leitlinien rausgekommen sind, die von A bis Z mit Konjunktiven behaftet sind, ist klar, wenn ich mir das zurecht kaufe und zurecht wurschtel, dass das nicht genau sein kann. Und das war auch ein McGuire heißt der, der da ein Programm macht, auch ein ehemaliger Stotterer. Die Teilnehmer sind dann, das ist genau das, was wir gerade gesprochen haben, die haben dann gemerkt, dass sie auch mal laut schreien können auf dem Platz und haben dann, du hast den angesehen, wie erstaunt sie waren, dass das überhaupt geht. Das Problem dabei ist aber nur, wie bei allen anderen auch, denn sie wissen nicht, was sie tun oder warum es funktioniert hat. Und das ist halt der Unterschied, ne? Du lernst ja bei mir, ohne Wenn und Aber, wo deine Fehler sind und du merkst auch, dass du sie selber steuern kannst. Und wenn du die nicht mehr machst, sprichst du fehlerfrei, auch ohne Wenn und Aber. Und das ist halt das, was einerseits toll ist, das ist aber das, was in der logopädischen Behandlung, natürlich bin ich der schlechteste Ansprechpartner, alle Teilnehmer, die zu mir kommen, haben erfolglose Behandlungen hinter sich. Aber es gibt ja auch viele Logopäden, die helfen können. Es gibt auch viele, mit denen ich kooperiere. Es gibt auch Logopädie-Schulen in Bielefeld, wo ich Vorträge halte. Das ist alles gut. Aber das Grundproblem ist, dass dich die Therapeuten, die dort tätig sind und vor allen Dingen aus der Natur der Sache, die stotternden Stottertherapeuten, können dich in einer Stresssituation nicht spürbar und nachvollziehbar symptomfrei kriegen, weil sie selber nicht auf die Reihe kriegen. Ja? Okay. Na, wenn du, warum machst du dir keine Gedanken mehr darüber? Weil du weißt, worauf du zu achten hast. Und du hast erfahren, wenn du das machst, was ich sage, dass es fehlerfrei funktioniert. Und du sprichst einfach, die fragen mich immer, ja, du bringst denen auch eine Technik bei. Ja, die Technik des fehlerfreien Sprechens, die Technik des Profisprechens. Wie spricht ein Profi? Er guckt dich an, er atmet und spricht. Das bringe ich dir bei. Und wenn du auf diese Sachen achtest, ist alles gut. Ja. Ja, ich meine, so einfach ist es nun auch nicht. Aber, ja, nee, das ist richtig. Da ist ein bisschen Arbeit hinter, aber wie gesagt, ohne Fleiß kein Preis und ja, man muss an sich arbeiten. Ich hab lange Zeit noch gearbeitet, auch nach der Therapie, klar, mit dem, was du uns mitgegeben hast. Das kommt ja auch nicht von alleine. Ich habe lange dran gearbeitet, aber es funktioniert. Ja, und vor allen Dingen lohnt es sich auch, weißt du? Natürlich. Was soll ich bitte daran arbeiten, ab drei Wochen von morgens bis abends zu trainieren, Buchstaben lang zu ziehen? Was bringt dir das im Alltag? Nichts. Nee, nichts, weil es sich anwendet. Also es gibt nichts Schlimmeres, als was zu lernen, was man nicht anwendet. Ich kann dir eins sagen. Wenn du mich, das sind die Gretchen, nicht die Gretchen, sondern die Grundsatzfragen, die mir gestellt werden. Herr Greifenhofer, was machen Sie anders als die anderen Therapeuten? Alles. Ja? Wo ist der Unterschied? Lach nicht. Du kennst mich. Ja, richtig. Ja, wo ist der Unterschied? Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch nicht lustig, weil in anderen Therapien lernt man, mit seinem Stottern umzugehen, mit seinen Stottern zu verändern. Man lernt Techniken, die angewendet werden sollen. Wenn man stottert, ist für meinen Geschmack ein bisschen zu spät, weil dann ist man schon auffällig geworden. Und bei mir lernt man sprechen. Punkt. Richtig. Bei mir lernt man selbstbewusst auftreten. Bei mir lernt man auch vor allen Dingen symptomfrei zu sein in Stresssituationen. Und wenn ich Stress sage, dann meine ich auch Stress. Und du weißt, Stress kann ich besonders gut. Allerdings nur so viel jeder vertragen kann. Ja, ich mache ja. Also schonungslos natürlich eine Spiegel vorzuhalten, ist auch Stress in der Therapie. Habe ich auch damals gelernt, aber nur so kommt man weiter. Du, und ich sehe es auch immer wieder, wer wirklich will, dem kann ich ganz toll helfen. Und ich habe ja, wie du weißt, mache ich immer noch meine Videoaufnahmen am ersten, in der Mitte und am Ende des Seminars. Ich habe auch immer früher in jungen Jahren den Puls gemessen, um mal zu sehen, wie hoch die Anspannung war. Und den höchsten Puls messe ich immer in den, oder habe ich immer in der Mitte des Seminars. gemessen, wenn es drauf ankommt, ne? Wenn der Teilnehmer jetzt merkt, habe ich einen Fortschritt gemacht, mache ich keinen, wie kriege ich das hin? Und der höchste Puls, den ich da gemessen habe, war 192, ne? Das ist also schon habe ich heute auch so knapp gehabt beim Mountainbiken, ja. Beim Mountainbiken, ja gut, aber wenn man normal davon ausgeht, dass ein Ruhepuls genau zwischen 60 und 80 sein sollte. Ist ein Unterschied, ja. Und lass ihn dann bei Aufregung auch mal 90 sein, ja. Das ist dieser eine, der jetzt 192 hatte, den lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wenn ich den Gesamtschnitt sehe, lacht der Gesamtschnitt bei 130. Und das Erschreckende dabei ist, dass man das den Teilnehmer nicht angesehen hat, weil du diesen Stress ständig und ununterbrochen hast. 70% denkst du da dran, wie du ausweichst, wie du vermeidest. Du arbeitest, kämpfst mit deiner Angst und das ist doch schlimm. Mein ja klar, Gott. So ein Stress, nee. Das Leben könnte so schön sein, so stressfrei. Ja, also wir hatten noch gerade, wir sind wieder abgedriftet, berühmte Stotterer. Ja. Also den Grafen würde ich gerne mal kennenlernen. Ich mag gerne die von Unheilig, ne? Genau. Ja, ich mag die Musik total. Ne? Gefällt mir auch ziemlich gut. Ja, ja. Und ich habe auch ja später davon erfahren, dass der auch Stotterer ist. Oder ist er aber? Ich meine, der ist noch Stotterer sogar. Nein, der ist noch. Ich habe ihn ja gesehen, auch im Interview, wie er dann verzweifelt das mal wieder versucht hat anzuwenden, über das wir heute. Oh, schade. Ja. Das ist echt schade. Was ich sagen wollte, halt, ich fand es halt schlimm, dass sie gesagt haben, dass da jemand von der Selbsthilfe sich da vorgestellt hat, die sich mit ihrem Stottern arrangiert hat. Nee, da kann man sich nicht arrangieren. Das ist ja, also wir hatten das Arrangieren und wir hatten Modifikation, wir haben Umändern. Wie gesagt, was nützt es mir? Gut. Wenn ich nur diese Möglichkeit habe, sollte ich versuchen, mich damit abzufinden und unter dem Blinden ist der einäugige König, ne? Ja, und das ja. Beste rauszumachen. Ja. Aber hey, es geht definitiv anders. Natürlich. Ja? Ganz stressfrei. Nein, ich freue mich jetzt schon darauf, berühmte Stotterer. Ich habe ein aus der Daily Soap mal gehabt, da können wir dann nächste Mal drüber sprechen. Ja, stimmt, habe ich auch gelesen, hast du mal. Ja, genau. Ja, ja, und dann, ich habe auch schon Adelige da gehabt, ich habe also schon, gut, aber ein paar Sachen, wo ich auch gar nicht drüber sprechen will, weil ich habe, ich bin loyal und falle auch keinem in den Rücken und was ich ganz toll finde ist, wenn ich jetzt wirklich begleitet habe und wenn wir in einer nächsten Sendung mal mit einbauen werden, ist der liebe Max Reimer. Genau. Er hat beim Supertalent ist er mehrfach aufgetreten, war auch eine Zeit lang Galionsfigur der Stotterer Selbsthilfegruppe, hat auch alle namhaften Therapien durch, kann er vielleicht selber was zu sagen und ist dann irgendwann zu mir gekommen, auch total verängstigt und ich weiß noch in den ersten Gesprächen, das war schön, das war angenehm und der Max war jetzt vor anderthalb Jahren bei mir, ich muss dazu sagen, er ist sehr diszipliniert, er ist Instrument, spielt ein Instrument und lehrt dieses Instrument auch. Er hat also gut geübt, war einmal zum Aufbauseminar, er spricht nach anderthalb Jahren, sowas von toll. Aber gut, ich will nicht zu viel verwenden. Ja genau, das können wir Ihnen erklären lassen und ich freue mich, ja, wenn der Max beim nächsten Mal dabei ist, kann er uns ja mal ein vorreden. Genau. Der muss jetzt ja nicht singen. Genau. Das müssen wir nicht mehr. Ja. Ja, gut. Das war mal eine kurze Sendung für heute. Einfach mal zwischendurch geschoben. Einfach mal so ein kleines Update von unserer letzten Aufnahme. Ja. Und ja, freut mich. Wie gesagt, wir werden das so machen, dass auch mal Stotterer sich zuschalten können, auch mal auf Fragen jeden stellen. Fall. Also auf meiner Webseite kann jeder oben gucken, unter mitmachen, wie es geht, Programm runterladen, warten auf Antwort von mir. Da kann jeder Stotterer kann relativ einfach sich bei mir ins Studio mit einschalten, über Skype oder dieses kleine Programmchen oder über Telefon, wenn es sein muss, geht es auch. Und dann kann jeder einfach mal von seiner Erfahrung berichten, was er so erlebt hat und was er vielleicht sogar gemacht hat, ehemalige Stotterer oder derzeitige Stotterer, herzlich eingeladen. Also Rom und ich werden das öfters machen. Pascal, eine Frage mal. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark war deine Anfangssymptomatik, als du zu mir gekommen bist? 10 stark, 1 schwach? Ich kann es dir, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe da ich weiß, dass ich gestottert habe. Meine Symptomatik, ich würde mich so zwischen 6 und 7 vielleicht einordnen. Ich war kein Schwerstotterer, so ein bisschen stärker Mittelstotterer, sage ich jetzt mal so. Würde ich mich selber einschätzen. Ja, hey, ich Hut ab. Toll, toll, was du erreichst, wie gut du sprichst. Da habe ich heute mehr gehakt und mich öfter wiederholt als du. Hey, mach einfach weiter so. Das auf jeden Fall. Mit dir auf jeden Fall, Roman. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Und wir wünschen allen schönen Abend, schönen Tag. einen schönen guten Morgen hier, dem Radio Surf, und bis zum nächsten Mal, wenn Roman wieder dabei ist bei Only for Information. Danke dir, Roman. Danke. Tschüss. Tschüss. Only for Your Information, der Podcast, der dich informiert.